Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özvolu. Ich bin auf dieser Station als Assistent Ästhetik. Ich würde gerne heute mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, natürlich, Herr Doktor. Am Anfang benötige ich ein paar persönliche Daten, dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Tim Jelst. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Gerne. T I M ist Ja. mein Vorname Ja. und mein Nachname buchstabiert sich J Ja. E L S C wie César. C wie César. S. César, ja, C H und am Ende T. Theodor. Ja, wie Bitte. Theodor. Danke Ihnen, Herr Jast. Ja. Herr Jast, wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt. 38 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.4.1986. Sechsundachtzig. Achten, vierten und 1986. Ja, genau. Wenn ich richtig verstanden habe. Danke Ihnen. Und Herr Jasch, wie groß sind Sie? Herr Doktor, ich bin 1,73 Meter groß. 73. Ach gut. Und wie viel wiegen Sie, Herr Jasch? Herr Doktor, ich wiege 80 Kilo. 80 Kilo. Ja, zurzeit 80 Kilo. Okay. Okay. Herr Jast, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, mir geht es nicht gut. Ich habe Husten. Husten. Ja. Seit wann haben Sie Husten? Ich habe seit 6 Tagen Husten. Mit gelblichem, ja. Ja, wie ist Mit die Husten? gelblichem und grünem Auswurf, aber ohne Blut. Es gibt kein Blut. Ohne Blut, aber Ja. seit 6 Tagen gelblich und grünem Sputum, aber ohne Blut. Husten. Könnten Sie bitte Ihre Husten beschreiben? Wie stark, leicht oder schwer? Wie würden Sie beschreiben Ihre Husten? Das ist natürlich, weil es schwer für mich ist, bin ich jetzt hier. Wie kann ich beschreiben? Also, könnten Sie es beispielen? Vielleicht haben Sie Schmerzen beim Husten, Ja, natürlich. Ja, ich habe auch Herzrasen, Luftnot. Luftnot. Ja, genau. Ich habe auch begleitend Luftnot und Schmerzen, Herr Doktor. Haben Sie Luftnot und Schmerzen? Ja, seit 3 Tagen habe ich Luftnot, Herr Doktor. Ich verstehe. Wie ist die Schmerzen? Stechend, brennend, sichend, dumpf. Ja, ich habe Brustschmerzen, Herr Doktor, seit 3 Tagen. Brustschmerzen. Gibt es Und noch Herzrasen? sie sind ziehend und stechend. Sehend und stehend. Die Schmerzen war dauerhaftig oder phasenweise? Gehen wir Jetzt darüber. dauerhaft, Herr Doktor, jetzt dauerhaft. Und Und im Laufe der Zeit er schlimmer geworden ist, sind schlimmer geworden. Aber am ja. Anfang langsam aufgetreten. Ja, am Anfang langsam aufgetreten, dann nachher schlimmer geworden. Und die Husten auch dauerhaftig oder phasenweise, zum Beispiel morgen oder abend. Vielleicht morgens ist häufiger als tagsüber, aber das habe ich nicht bemerkt, einen Unterschied zwischen Tageszeit, Tageszeit. Aber morgens vielleicht, ja, morgens häufig. Ja, ich würde Aber gerne. nicht, ich huste nicht immer. Ja, Natürlich, phasenweise. nicht dauerhaftig, Ja. phasenweise. Herr Jasch, rauchen Sie oder? Nein, ich rauche nie, Herr Doktor. Keine, Sie sind Nichtraucher. Alles gut, okay. Herr Jasch, was machen Sie vom Beruf? Ich bin Tischlermeister, Herr Doktor. Tischlermeister. Okay. Herr Jasch, gibt es eine Auslöser für die Husten? Haben Sie etwas bemerkt, oder? Was für einen Auslöser, meinen Sie, Herr Doktor? Vielleicht meinst Hausstaub oder Feuchtigkeit Herr Doktor, oder Kalk. wie gesagt, arbeite ich seit Jahren als Tischlermeister. Natürlich mit Holzstaub, aber das habe ich nicht bemerkt. Etwas Ungewöhnliches habe ich nicht bemerkt. Haben Sie in der Leiste ähnliche Beschwerden bekommen, oder? Ähnliche Beschwerden? Ich habe, Zum nein, ich Beispiel habe nicht. im letzten 3 Monaten. Ja, alles gut. Letzte 3 Monate habe Okay. ich nicht. Herr Jasch, gibt es etwas, sind die Schmerzen sich verschlechtert oder lindert? Ja, Herr Doktor, wenn ich sitze oder stehe, wird es besser. Aber im Liegen schlimmer. Im Liegen schlimm. Okay. Herr Jasch, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, oder? Was meinen Sie mit Strahlung? Ja, eben zum Beispiel in den Rücken oder Bauch, im Bauch oder Nein, eigentlich nicht. in den Hals. Okay. Herr Jast, wie schwer sind die Schmerzen, würden Sie mir mal beschreiben, auf eine Schmerzskala? 0 ist kein Schmerz, wobei 10 sehr starker Schmerz. Wie beschreiben Sie? Ich würde sagen, etwa 6 von 10, Herr Doktor. 6 von 10. Herr Gerst, wenn ich richtig verstehe, Sie haben aktuell sehr, sehr starke Schmerz. Ich weiß nicht, sehr, sehr stark oder sehr stark, aber ich habe nach Ihrer Skala habe ich würde ich sagen, 6. Nee, ich möchte sagen, möchten Sie ein Schmerzmittel oder brauchen Sie etwas? Jetzt brauche ich nicht, aber ich möchte nicht eine vorübergehende Lösung, Ja, Herr Doktor. Ja. Sie können bis zum Ende weiterführen. Ja, ich Ja, kann alles gut. ach, das Wenn schaffen, ja. Sie sehr starke Schmerzen haben oder starke Luftnot, Atemnot haben, sagen Sie mir einfach. Okay, ja, doch. Ja, wieso mein Husten? Ich kann Ihnen dabei helfen. Und Herr Jest, haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Ja, Herr Doktor, ich habe Fieber. Gestern hatte ich das gemessen. Es Ja. war, ja, es war 38,7 Grad. Mit Schüttelfrost auch. Ja. Ja, und noch, seit wann haben Sie die Fieber oder Schüttelfrost? Ungefähr. Seit gestern, kann ich sagen. Seit gestern. Ja. Okay. Herr Jasch, Sie haben schon gesagt, Sie haben noch eine Atemnot. Seit wann Genau. haben Sie die Atemnot? Ja, wie gesagt, habe ich seit 3 Tagen Luftnot. 3 Tage Luftnot. Und haben Sie Herzrasen, Herzschlag? Herr Doktor, seit 6 Tagen, nein, Entschuldigung. Nein, das er nicht, Herr Ja, Doktor. ist Ihnen schwindelig oder haben Sie Kopfschmerzen auch Herr dabei? Doktor, nein, ich habe keine solche Beschwerden. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Stuhlgang? Das habe ich nicht gemerkt. Nein. Und Wasserlassen? Haben Sie Probleme beim Nein. Wasserlassen? Nein. Schlafen Sie in der Nacht gut? Haben Sie eine Schlafstörung durch oder Einschlafen? Herr Doktor, ich schlafe schlecht wegen der Schmerzen. Wegen der Schmerzen. Schlafstörung. Seit wann haben Sie diese Schlafstörung? Weil ich seit 6 Tagen oder seit 3 Tagen Schmerzen habe, seit 3 Tagen, Herr Doktor. 3 Tage. Alles gut. Herr Jasch, ich würde gerne fragen, haben Sie schon wegen dieser Beschwerden Ihren Hausarzt schon besucht oder ist das erste Mal? Seit 6 Tagen ist das zum ersten Mal, Herr Doktor. Ja. Haben Sie Ihren Hausarzt besucht für diese Beschwerden? Nein, wie gesagt, Nein. diese Beschwerde habe ich seit 6 Tagen Ja, ich und verstehe. inzwischen habe ich keine Besuch zu meinem Hausarzt. Ja, okay. Herr Jascht, haben Sie etwas, einen Test zu Hause gemacht oder vielleicht zum Beispiel Ja, ich habe Covid-Test? Schnelltest gemacht und war Was war's? negativ. Das war Meine negativ. Güte. Meine Güte. Herr Doktor, vielleicht möchten Sie wissen, meine Tochter hatte letzte Woche so etwas Ähnliches. Ja, natürlich. Bei Danke für die ihr Information. wurde Bronchitis Diagnose festgestellt. Ja, bei Ihrer Tochter. Ja, gut zu wissen. Danke für die Information, Herr Jast. Okay, ich notiere bei der Tochter ähnliche Beschwerden. Vor einer Woche haben Sie Ja. gesagt. Okay, Herr Jasch. Kann das sein, dass ich von meiner Tochter diese Krankheit bekommen Ja, natürlich. Ja, habe? natürlich kann sein. Theoretisch ist das möglich. Herr Jas, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Zum Beispiel arteriell Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder irgendwas? Seit 3 Jahren habe ich Bluthochdruck, Herr Doktor. Bluthochdruck seit 3 Jahren. Nehmen Sie dagegen ein Medikament ein? Ja, dagegen nehme ich Ramipril ein. Ramipril. Einmal täglich. Ramipril einmal täglich. Morgen oder abend? Morgen. Morgens. Ja. Morgens, ja. Ist gut. Gibt es noch etwas, Nein. von denen ich wissen sollte? Meinen Sie gegen Bluthochdruck oder? Nee, nee. Gibt es noch etwas, andere Krankheit oder? Andere Krankheit? Nein. Nein, also. Muss Okay, das sein? sehr gut. Okay. Gut. Herr Jast, würden Sie schon mal operiert, oder? Ja, mit 11 Monaten wegen eines Leistenshodens. Mit 11. Ja, mit 11 Monaten. Ja, 11 Monaten. Ja, als ich Baby war. Ja, ich verstehe. 11 Monate. Sehr früh. Herr Doktor, warum war das eigentlich notwendig, wenn man so klein ist? 11 Monaten ist zu früh, ich denke. Ja, ich verstehe, aber das ist sehr, sehr wichtig. Es sollte deswegen so früh sein, weil normalerweise vor der Geburt beide Horden war im Bauch. Aber nach der Geburt, spätestens bis 2 Monaten, beide Horden sollten in den Hodensack so bleiben. Oh, das klingt Ja, interessant, ja. wenn in der erste im ersten Jahr beide Horden oder eine Horden im Bauch oder in der Leiste ist das gefährlich sein könnte. Was meinen Sie mit Gefahr? Ja, gibt es ein paar Risiko wegen einer Leistenhoden oder im Bauchhoden? Testis-Tumor, Unfruchtbarkeit oder ein Testis umdrehen, gibt es ein paar Risiko und Okay, ja deswegen klar. es Ja sollte klar. kürzer sein. Und als ich 15 Jahre alt war, hatte Ja. ich eine Blinddarmentzündung, Herr Doktor. 15 Jahre. Ja. Gut. Herr Jasch, haben Sie schon gesagt, Sie sind Nichtraucher? Ich trinke nur Alkohol. Wie Ja, oft? nur Alkohol trinke ich, aber sehr wenig. Ein Glas Wein pro. Super. Gut zu hören. Weil Nehmen. es für meine Gesundheit nützlich ist, trinke ich. Wein, oder? Ja, Meinen ja. Wein? Ja. Ja. Es Ja. wird empfohlen, ich habe immer gehört, ein Glas Wein oder 2 Glas Wein pro Woche für Gesundheit nützlich ist. Ja, ähnliche Nachrichten habe ich so viel gehört, aber ich bin ein Mediziner, deswegen kann ich nicht Wein oder eine alkoholische mit Alkoholgetränk Ihnen empfehlen. Leider Okay. nicht. Ja. Und haben Sie Allergie, Herr Jast? Ja, ich bin gegen Novalgin allergisch. Genau, okay. Wie reagieren Sie sich gegen Ja, Novalgin? wenn ich Novalgin nehme, habe ich ein enge Gefühl. Enge Gefühl. Ja. Okay. Her yaşt. Leben noch. Ja, Herr Doktor, Entschuldigung, nein, mein Vater ist verstorben an Lungenkarzinom. Es tut mir leid, Lungenkarzinom wegen. Aber Gott sei Dank lebt meine Mutter noch. Aber sie hat auch manche Probleme. Ja. Sie leidet an Schüttellähmung, Herr Doktor. Schüttellähmung. Was sind die Ursachen dafür? Ja, leider für Schüttellähmung wir haben keine feste Weise. Gibt es viele verschiedene Risikofaktoren, aber bestimmte Grund leider nicht bekannt. Deswegen Alter ist ein Risikofaktor und wir recherchieren noch weiter. Okay, Herr Doktor. Herr Doktor, mein Opa ist auch an Lungenkrebs verstorben. Habe ich auch Lungenkrebs wie mein Vater und mein Opa? Ist es erblich? Ja, natürlich. Lungenkrebs könnte erblich sein. Aber das ist nur ein möglicherweise gibt es eine kann ich nicht sagen. Ja, das könnte sein, aber ich denke so nicht. Das hat mich beunruhigt gemacht, Herr Doktor. Nein, brauchen Sie nicht. Ja, natürlich, Lungenkrebs könnte erblich sein, aber gibt es viele verschiedene Symptome. Vielleicht haben Sie beim Ihre Sputum Blut bemerkt. Sie haben schon gesagt, ohne Blut. Verstehen Sie mich, was ich meine? Ich bin davon nicht ganz überzeugt, aber Ja, natürlich, Sie sind der Arzt. okay. Sollen Es wir das Aufnahmegespräch zum Ende führen? Dann können wir wieder über dieses Thema besprechen. Und Herr Jast, was machen Sie beruflich? Wie gesagt, bin ich Ich dann mal. Tischlermeister. Ja, Kann ich danke. Krankschreibung bekommen, Herr Doktor? Seit 3 Tagen kann ich nicht arbeiten. Seit 3 Tagen Ja, konnte ich nicht arbeiten. wegen dieser Krankheit konnte Ja, ich nicht zur Arbeit gehen. ich verstehe. Ja, Herr Jast, sind Sie verheiratet? Aber Herr Doktor, ich brauche die Antwort dieser Fragen. Kann ich Krankschreibung bekommen? Das ist sehr wichtig für Natürlich. mich. Machen Sie sich keine Sorge, Sie sind hier. Natürlich kann ich, werde ich Ihnen einen Krank schreiben oder nach dem Gespräch und nach dem Befunde eine Arbeitsunfähigkeit verschreiben. Keine Sorge. Sie sind Auch jetzt im Krankenhaus. Deswegen. letzte 2 Tagen. Letzte 3 Tagen leider kann ich nicht Oh, okay. schreiben. Für die letzten 3 Tagen sollen Sie mit Ihrem Hausarzt besprechen. Ja, Okay, das mache heute ich. und weitere Tage, ja, kann ich das machen und ich werde auch machen. Aber vorherige Tagen kann ich leider nicht helfen. Okay, ja Okay. klar. Danke. Herr Jast, verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ja, Herr Doktor, ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, Herr Doktor. Nein. Ich bin, ja, ich habe homosexuelle Beziehung, aber ich habe eine Tochter adoptiert. Ich habe eine adoptierte Tochter. Ja, eine adoptierte Tochter. Okay. Okay, Herr Gast, ich bin mit meinen Fragen schon fertig. Haben Sie noch Fragen oder? Danke, Herr Doktor. Soll ich hier bleiben? Ja, Sie sollen nachdem Laboruntersuchung hier bleiben. Was machen Sie, was Was würden denke Sie für ich? mich Ja, machen? Ja. ich habe den Verdacht auf eine Lungenentzündung. Aber das ist nur eine Vermutung. Als erstes, ich werde Ihnen eine körperliche Untersuchung durchführen und brauchen wir noch eine Blutlabor, dann vielleicht ein Röntgenthorax, Röntgenbrust, und dann können wir wieder darüber besprechen. Ist das gefährlich? Nee, nee, nee, denken Sie so nicht, bitte. Nein, nein, ich meine die Röntgen. Sie haben gesagt, Röntgen. Röntgen. Ja, ich habe Angst vor Strahlen. Gibt es da einen Röntgenbild? Sehr, sehr wenig Strahl. Deswegen brauchen Sie keine Sorge machen. Ja, in einem Jahr einmal Röntgen nicht gefährlich. Okay. Ja, denken Danke, Herr Sie Doktor. Danke nicht für so. diese Erklärung. Ich Alles. warte auf Sie, Herr Doktor. Okay, das war's, Herr Oberst, Frau Oberste. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Möchten Sie sofort Vorstellung anfangen, Ja, oder? ja, Okay, ja. bitte schön. Bitte. Kling, kling. Ah. Ja, hallo, Sie wollen? Guten Tag, ich bin Frau Müller. Ja. Frau Hansen, Hansen. ja, Ja. Frau Hansen, Natriumwert, ist 125 Millimol pro Liter. 125 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte Ihre Oberärztin weiterleiten? Ja, natürlich. Ja, Danke natürlich. sehr. Schönen Ja, Tag. awesome. Alles gut. Danke. Ciao. Frau Hansen. Ja, Herzlich willkommen, Herr Özyurlı. Woher Herr, kommen Sie? ich komme aus der Türkei. Seit wann sind Sie in Deutschland? Ja, seit 3 Jahren bin ich in Deutschland. Was haben Sie bisher in Deutschland gemacht? 3 Jahren ist nicht so kurz, ja? Ja, 3 Jahre ist sehr, sehr lang gesagt. Ich habe alle Deutschkurse in Deutschland gemacht. B1 Integration nach B2 und noch ein PSB und noch dreimalige Hospitation. Und dann bin ich hier. Okay, welche Fachrichtungen haben Sie Hospitation gemacht und wie lange? Ja, 3 Monate bei der Gastroenterologie und 3 Monate bei der Urologie, deswegen meine Fachbranche, und 1 monatige Hm. Allgemeinchirurgie. Hospitiert. Okay, haben Sie etwas unterschiedliche zwischen Deutschland und Türkei Gesundheitssystem bemerkt? Ja, gibt es sehr, sehr große Unterschiede in der Türkei und Deutschland. Was ist die große Unterschiede? Bei uns das System, alle staatliche und Versicherungssystem sehr, sehr schnell. Aber in Deutschland sehr, sehr langsam. Wir haben zu viel Patient, aber Deutschland haben zu wenig. Und bei uns das ist möglich, so schnell Termin vereinbaren, aber bei Ihnen sehr, sehr schwierig. Und bei uns Versicherungssystem gehört ganzen Staat, aber in Deutschland privat. Was gefällt Ihnen? Die Türkei Gesundheitssystem oder Deutschland Gesundheitssystem? Kann ich nicht sagen. Möchte ich nicht sagen. Warum sind Sie in Deutschland gekommen? Nicht, das ist eine ungewollte Verpflichtung. Das ist ganz politische Gründe, nicht eine unge das ist nicht gewollte Einzuwanderer. Okay, verstehe. Ja, was haben Sie heute für uns? Ja, Herr Obas, ich habe noch einen neuen Patient. Es geht um Herrn Tim Yasht, 38 Jahre, geboren am 8.4.1986. Haben Sie noch andere Informationen für mich, bevor Sie Ihre Patienten vorstellen? Entschuldigung. Ja, bevor ich meine Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Gerade habe ich aus dem Labor einen Anruf bekommen. Frau Hansen, Natriumwerte 125. Und das ist Was ist Einheit? Was ist Einheit? 125? Millimol pro Liter. Mhm. Das deutlich erniedrigt, Mhm. entspricht Hyponatremie. Okay, was ist die Ursache für Hyponatremie? Die Ursache für die Hyponatremie, Diuretika, Herzinfusions, Leberzirrhose, Erbrechen, Durchfall und übermäßige Flüssigkeitszufuhr. Die Ursache. Welche Symptome erwarten Sie bei Hyponatremie? Wir erwarten als Symptome am Anfang Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Bewusstseinsveränderung, Krampfanfälle und ja, Bewusstseinsstörung bis Koma. Okay. Wie können Sie die behandeln? Wir geben als erste Maßnahme Serum Natrium und einfach Ursache behandeln, Flüssigkeitsrestriktion und hyperosmolar Flüssigkeit geben. Was meinen Sie hyperosmolar? Hyperosmolar, über 0,9 osmolar Flüssigkeit mit Ionen oder Natriumchlorid. Okay, worauf achten Sie bei der Therapie? Die Therapie muss immer sehr, sehr langsam sein. Warum? Wegen einer ungewollten Hirnödem. Nicht Hirnödem. Wie bitte? Nicht Hirnödem. Keine Hirnödem. Erwarten wir bei Hyponatremie. Bei Hypernatremie erwarten wir schnelle Natriumspiegelkorrigation, eine Hirnödem. Aber bei Hyponatremie erwarten wir zentrale Pontinmyelinolyse. Ja, dem yani Pontinmyelinitis yani. Okay. Was haben wir noch für uns heute? Ja, ich habe einen neuen Patienten. Es geht um Tim Yasht. Tim Yasht stellt sich heute bei uns wegen 6 Tagen. Soll ich wieder Tim Yasht vorstellen? Wie alt sind oder Ja, natürlich. ja. Tim Yasht ist 38 Jahre, geboren am 8.4.1986, 1,73 Meter groß und 80 Kilo. Es geht um Tim Yasht, der stellt sich heute bei uns wegen seit 6 Tagen bestehende Hüsten vor. Laut Angaben des Patienten ist der Hüsten mit gelblich und grünem Auswurf, aber ohne Blutung. Er berichtet, dass er seit 3 Tagen Brustschmerzen hat. Und nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten und jetzt persistierend und sichend. Die Beschwerden verschlimmern sich im Liegen, während sie sich im Sitzen oder Stehen bessern. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Begleitend klagt er seit 3 Tagen über eine Dyspnoe. Und Fieber seit gestern ist die Körpertemperatur 38,7 Grad Celsius wurde gemessen. Außerdem bildet er seine Tochter seit einer Woche vor einer Woche ähnliche Beschwerden haben. Zu Hause hatte er einen COVID-19-Schnelltest durchgeführt. Das war negative. Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte er seit 3 Jahren eine arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt er Ramipril 5 Milligramm täglich. Und bei der Voroperation ergaben sich mit 11. Monaten eine Osteopepsie wurde bei ihnen durchgeführt und mit 15 eine Appendektomie bei ihr durchgeführt. Medikamentös habe ich gerade gesagt, nimmt er täglich Ramiprid 5 Milligramm morgen. Er ist nicht Raucher. Alkoholkonsum als ein Gläser Wein pro Woche wurde beachtet. Drogenkonsum leider nicht gefragt. Und er hat eine Novalgien-Allergie, die sich in Engegefühl äußert bei ihm. Und bei der familiären Anamnese ergab sich, der Vater ist an Lungenkrebs verstorben. Die Mutter leidet an einem Morbus Parkinson. Er ist ein Tischlermeister. Entschuldigung, leidet er unter Appetitlosigkeit oder Gewichtsabnahme? Ja, habe ich Vegetativanamnese vergessen. Ja, seit 3 Tagen, ja, sie hat Appetitlosigkeit und Fieber wegen der Schmerzen, Schlafstörungen. Ja, ich möchte nur hören, ob er Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme hat. Gewichtabnahme habe ich nicht gehört, aber ich habe keine Weise über die Gewichtabnahme. Ja, aber diese Information ist sehr wichtig. Deswegen sollen Sie bei der körperlichen Untersuchung diese Frage stellen. Ja. Ja, Es tut mir leid. warum ist das wichtig? Körper ab oder Gewicht abnehmen. Gewichtabnahme. Warum ist das wichtig? Bei diesem Patienten zum Beispiel eine Herzkrankheit oder Luftnot, eine Lungenödem oder Er klagt über Husten mit genau. Auswurf, gründlicher gelblicher Auswurf, ja, und Brustschmerzen. Er hat Lungenprobleme. Und Ja. sein Vater und seine Opa ist an Brustkrebs, Lungenkrebs verstorben, ja? Nein, nur Vater wegen Okay, Vater an Lungenkrebs. Brust, Lungenkrebs verstorben. Ja, er hat auf. Und er ist auf eine Tischlermeister vom Beruf. Ja, natürlich. Deswegen hat er viele Risikofaktoren für Lungenkrebs. Ja, natürlich. Deswegen ist das Auch wichtig bei dieses. dieser Fall, ob er B-Symptomatik hat. Ja. Ja. Gewichtsabnahme, deswegen ist das wichtig. Danke für diese Information, ja, sehr wichtig. Gewichtabnahme. Ich notiere diese Information. Habe ich. Zum Ende, er hat eine Adoptiertochter. Ich habe dann Verdachtdiagnose, Verdacht auf Pneumonie, Dyspnoe-produktiv-Husten, Sehen und Stehen, Brustschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Schlafstörung, Inappetenz, sprechen dafür. Und differenziert diagnostisch Akut-Koronar-Syndrom und später Lungenkrebs. kommen in Betracht, als initial. Ich werde als erstes körperliche Untersuchung durchgeführt. Vitalparametremessung. Dann würde ich einen EKG schreiben. Ich werde Röntgenthorax zwei Ebenen anfordern, veranlassen. Blut für das Labor abnehmen bei der Blutbild. Blutbild, Leber- und Nierenwerte und Entzündungsparameter, Blutgasanalyse, Herzenzyme bestimmen lassen und noch eine Sputumkultur durchführen. Und bei der Therapie als Initial, ich würde gerne diese Patient ambulant behandelt. Als erste Maßnahme Infusionstherapie, Flüssigkeit und Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution. Noch Analgetika und Antipyretika Welche Analgetika würden Sie dem Patienten geben? und ich empfehle für diese Patient einen Paracetamol, Analgetika und Antipyretika wegen Novalgin Allergie. Der Patient hatte eine Novalgina-Allergie, reagiert auf Engegefühl. Antiallergetika, Antipyretika, Antimykotikum empfehle ich. Und wenn es benötigt ist, Sauerstoffgabe, wenn die Sauerstoffsättigung unter 0 sind, ich empfehle. Auf jeden Fall, ich empfehle für diese Patienten eine Bettruhe. Gegebenenfalls ein Antibiotik verschreiben können. Als erste empirische Optionen Amoxicillin und Clavulansäure Okay. empfehle. Je nach Sputumkultur ja, antibiotische Optionen geändert werden. Okay. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ekrem abi, şimdi sorularla ilgili sana önerilerim var ama zaten soruları en sonunda ben nasıl soruyordum söylerken o sırada konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden ekstra söylemiyorum. Tamam. Bu sefer ALES kutu çok daha az kullandın. Tebrik ediyorum seni. Dün kasaydın mı kaç taneymiş? Hocam, valla saymadım çok. Saymayacak kadar çok hocam. Yani Hakikaten. bu sefer ben yani birkaç kere oldu sadece. Yani öncekilere nazaran çok Evet. daha azdı. Yani şey demek bile daha iyi. Okey deyip geçiştirmek bile daha iyi. Yani okeyin de tehlikeli olduğu yerler var da yine de Çok tabii. ALES good'dan evet daha şey kötü olan bir şeye good demek yerine Ya, İfeşte'ye deyip aslında gitmek lazım. hani biz böyle arkadaşlara da uyarı açısından söylüyorum. Yani bakın böyle bize sürekli güler yüz güler yüz falan diyorlar falan ama hiç öyle değiller. Yani mesela hastanede böyle işte gittiğiniz vizite işte gülümsüyorsunuz hastaya falan. Yani ben 2-3 defa rastladım. Yani böyle hasta döndü dedi ki siz bana mı gülüyorsunuz dedi. O anlatıyor o anda eşinin öldüğünü falan anlatıyor. Nasıl böyle tepkiyle bana mı gülüyorsunuz diye falan. Yani böyle 2-3 defa karşılaştım bizzat kendim. Hani Sanki cevap durumla vermiyorsun. bağlantılı bir şekilde olmalı. Yani orada öldüğünü ya da zor bir durumu söylediğinde hani gülümsüyor olmak tabii ki uygun değil. Hani normal ilk karşılaştığınız zaman hani belki olabilir. Sonra yüzümüzdeki ifade, jestimiz, mimimiz hastanın anlattıklarına göre şekillenmiş. İşte zor bir durumdan bahsediyorsa daha böyle üzgün, işte anlayış gösteren bir ifade hani olmalı. Başlangıçta ama daha durumunu hiç bilmiyorsun. Orada hani bir gülümseme ifadesi olabilir ama sürekli değil tabii ki. Diyor mesela hasta sürecini progresini anlatıyor. Yani orada mesela işte diyor ki bu nasıl olur falan. Ya diyorsunuz ki iyi olur. Hani o arada diyor ki işte benim kocam öldükten sonra falan filan. O yani olay aslında devam ediyor. Yani bunlara karşı öyle yani denildiği gibi değil. Yani böyle biraz donuk durmak lazım. Demek istediğim o yani bende de başka arkadaşlara da rastladım. Ben çok böyle hani güler yüzlü olmak serviste klinikte. Çok da gerekli değil yani. Okay. Çetin hocam buyurun. Bugün forşetelik sırası sizdeydi. Şey soracaktım hocam. Ekrem abinin yani şeye göre vakanın orijinaline sadık olarak mı söyleyeyim yoksa işte Gewitt Verlust ya da ilaçlı zirum falan söylenmemişti, sorulmamıştı. Onları geçerek mi? Yani orijinaliyle mi? Siz vakanın orijinaline göre Ha. yapabilirsiniz. Çünkü siz kendiniz not almadınız ya hastanın şeylerini. Doğru, öyle yapmam aklımda. Ekrem abi. Bir de ilaç dozirunk vardı Ekrem abi. Ramiprilin dozunu söylememiştim. Tamam hocam. Ya Sen onu bak ki kilo şey çok güzel. Simeri hocam orada çok güzel girdi. Ya bende bu şey de oluşmuyor açıkçası. Yani böyle nosyon olarak da uzağız ya bu işleri gerçekten. Tamam sigara içmiyor. Ama Holstaub. Ausgesetzt. Yani çok ince ayarlamışlar bunları da. öyle yaparken fark ediyorsunuz işte. O sırada öğreniyorsunuz, sonra da Evet. soruyorsunuz. Endişelenmeye gerek yok. Buyurun Çetin Hocam. Guten Tag. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Nun möchte ich gerne über den Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen? Ja, natürlich, bitte schön. Ja, es geht um Tim Jelst. Er ist 39 Jahre alt, geboren am 8.4.1986. Er ist 1,73 Meter groß und wiegt 80 Kilo. Er kommt zu uns heute wegen seit 6 Tagen bestehendem Husten. Laut Angaben des Patienten ist der Husten produktiv mit gelblichem und grünlichem Sputum. Er berichtet, dass er seit 3 Tagen Brustschmerzen hat. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten, persistierend, progredient, sowie ziehend und stechend. Er erwähnt, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen, und die Schmerzintensität bei 6 von 10, Liegt ja, bei. liegt bei 6 von 10 auf der NRS. Die Beschwerden verschlimmern sich im Sitzen, Entschuldigung, im Liegen, während sie sich im Sitzen und Stechen bessern. Stechen bessern. Begleitend klagt er seit 3 Tagen über eine bewegungsunabhängige Dyspne sowie über Fieber bis 38,7 Grad, Grad Celsius. Außerdem berichtet er, dass seine Tochter vor einer Woche ähnliche Beschwerden hatte. Sie ist inzwischen wieder gesund. Ein Covid-19-Test wurde durchgeführt und war negativ. Vegetativ anamnestisch ergaben sich Insomnie, ein gewollter Gewichtsverlust von 4 Kilo in 3 Monaten, Müdigkeit und Inappetenz. Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig. An Vorerkrankungen leidet er an seit 3 Jahren eine arterielle Hypertonie und ja, an Operationen ich habe vergessen. Orşiyopeksi. O da O da ya o orşiyodu. orşiyoda. Ya Orşiyodu. an operasyonun sind mit 11 Monaten eine Orşiyodopeksi und mit 15 Jahren eine Appendektomie bekannt. Der Patient nimmt regelmäßig Ramipril 5 Milligramm einmal morgens ein. Er hat eine Novalgin-Allergie, die sich durch Engegefühl äußert. Er trinkt lediglich ein Glas Rotwein pro Woche. Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater und ich habe vergessen die. Entschuldigung. Ja, Morbus Parkinson natürlich. Ja, Morbus Parkinson bei der Mutter. Und bei der Opa auch Bronchialkarzinom. Sozial anamnestisch ist er Tischlermeister, verheiratet und lebt in einer homosexuellen Beziehung. Er hat eine adoptierte Tochter. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Pneumonie. Dafür sprechen Dyspne, produktiver Husten, ziehend und stechende Brustschmerzen, Fieber, Müdigkeit sowie eine ähnliche Erkrankung der Tochter vor einer Woche in seiner Umgebung. Differentialdiagnostisch kommen Bronchialkarzinom und Bronchitis in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der Auskultation achte ich auf feuchten Rasselgeräuschen. Anschließend werde ich Vitalparameter überwachen, ein EKG schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen und Blut für das Labor abnehmen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Blutgasanalyse, Elektrolyten, Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen. Zusätzlich würde ich eine Sputumkultur veranlassen. Anschließend werde ich eine Röntgenthorax in zwei Ebenen veranlassen, gegebenenfalls ein CT-Thorax und bei Bedarf ein pneumologisches Konsil anfordern. Wenn sich die Verdachtsdiagnose bestätigt, kann der Patient zunächst ambulant behandelt werden. Je nach Befunden ist doch eine stationäre Aufnahme erweckt oder nein, Erforderlich sein. erforderlich sein, nicht zu erwägen, erforderlich sein, ja. Ja, der Patient sollte eine Infusionstherapie, Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution sowie eine symptomatische Behandlung mit Analgetikum, Antipyretikum, einem Mukolytikum und Sauerstoffgabe oder durch Nasensonde, wenn die Sauerstoffsättigung unter 92% ist, erhalten. Und Ich empfehle dem Patienten Bettruhe. Je nach die Kulturergebnisse kann ich die Antibiotika perfekt ändern. Sie meinen, bevor die Kultur Ergebnisse Anti fangen Sie eine ja, weil der kalkulierte Antibiotikatherapie an. ja, als empirisch, dann je nach die Kulturergebnisse. Zuerst als empirisch. Da in Deutschland habe ich gehört, statt empirisch sagen Sie als kalkulierte Therapie. Kalkulierte. Als kalkulierte Therapie fange ich ein Antibiotika, Amoxicillin-Clavulansäure an, je nach Befunde der Sputkultur kann Antibiotik geändert werden oder andert. Okay. Kalkulierte. Mit K, oder? Ja, kalkulierte. Danke. Itka. Okay. Sie haben sehr gut vorgestellt. Ich habe schon wie Sie immer vorgestellt. Ja. Ihre Vorstellung ist ähnlich wie ich früher vorgestellt habe. Rüya oder ja, ich habe manche andere Arten von Vorstellung, aber ich habe Ihre Vorstellungen gesehen, dann habe ich meine zu Ihren geändert, weil es praktisch oder Ja, das ist sehr kompakt praktisch, ist. das ist sehr einfach und deswegen habe ich immer diese Vorstellung benutzt und man kann einfach für alle Patienten anpassen. Ja, dann anpassen, ja, das ist sehr wichtig für mich, wie ein Schlüssel. Anpassen für alle, fast alle Fälle. Ja. Okay, Sie haben sehr gut vorgestellt. Ja. Okay, dann şimdi bu pnömoni vakası ile ilgili soruları hani ben nasıl yapıyordum onu konuşabiliriz. Bir de reaksiyonları konuşabiliriz. Pnömoni hastası genelde Houston ve işte Auswurf'la geliyor. Burada tamamen başlangıçta her birinin özelliğini de söyleyebilir. Hani söylemiyorsa da yapacağımız şey hep ne? Hasta bize bir şey söylüyor. Hasta bize bir şey söyledikten sonra onun söylediklerinizi anladığımızı belli ediyoruz. Das tut mir leid, dass Sie so lebeschwerden haben. İşte Husten dedi ve Auswurf dedi. Seit wann haben Sie Husten? Eğer söylemediyse, ondan sonra Auswurf'u söylemediyse, ist der Husten trocken oder mit dem Auswurf? Bunu soruyorum. Sonra eğer Auswurf'un özelliklerini söylemediyse, wie sagt das der Auswurf aus? Gibt es Blut im Auswurf? Hani bunları soruyorum. Sonra Houston'la ilgili de yani burada mesela Ekrem abi Stark'ını sordu ama Houston'la ilgili Stark diye bir şey yok. Onun yerine sonradan bu soruyu sordu ama başlangıçta yani Houston'u araştırırken bunu sormak çok daha iyi olurdu. Ist der Houston dauerhafter oder kommt der Houston im Attacken? Aslında bu soru önemli de bir soru. Bir sürü hastalığı başlangıçta dışlamış oluyorsunuz. Yani işte astma gibi atakla gelen hani Houston'ı mesela pnömonide atak şeklinde gelmiyor aslında. Yani sürekli kesintileri var ama sürekli bir öksürük var aslında. Atak şeklinde olmak yani 15-20 dakika böyle yoğun bir şey oluyor. Yani 15-20 dakika fazla olmuş ama yoğun bir öksürük oluyor. Ciddi bir lüf nod oluyor. Hani sonra normale dönüyor gibi oluyor. Burada ama sürekli böyle ara sıra kesiliyor ama sürekli böyle bir hal var. O yüzden hani Stark sormak yerine istia Houston Dauer hafta o da kommt der Husten in Attacken. Hani sormak iyi olabilir. Atak şeklinde gelen Hustenları da dışlayabilmek için. Ondan sonra işte Houston'la ilgili bakın sordum. Ne zamandır var? Sürekli mi orada atak şeklinde mi geliyor? Troken mı dedim? Ausworth'la mı dedim? Ausworth'lu diyorsa Ausworth'u sordum, inceledim. Ondan sonra. Sonra mesela burada şunu sorabilirim. Kendisi ekstradan bir şey sormuyorsa. Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Vielleicht haben Sie Luftnot oder Brustschmerzen? Hani bunları sorabilirim Hüsnü'yle birlikte. Buradan kendisi işte bana hangisini veriyorsa, Luftnot'u verdi ilk onu inceleyeceğim. Brustschmerzen'ı verdi ilk onu inceleyeceğim. Hasta neyi veriyorsa, bana neyi söylüyorsa onu derinleştiriyorum. Derinleştiriyorum dedim, birkaç soru soruyorum onunla ilgili. Mesela dedi Luftnot. Ja, ich habe auf Luftnot dedi. Seit wann haben Sie Luftnot? Besteht die Luftnot bei Belastung mit Husten oder in der Ruhe? Gibi hani Luftnot'la ilgili bu durumu söylüyorum. Zaten mesela burada ne? Bewegung abhängig, Belastung abhängige bir Luftnot'u var. Hani onu öğrenmiş oluyoruz. Ondan sonra işte Brustschmerzen'ı söyledi. Sonra Brustschmerzen'le ilgili hani sorularımızı soruyoruz. İşte seit wann haben Sie Brustschmerzen? Ondan sonra wo genau haben Sie Brustschmerzen? In ganzen Brustkorb oder hinter dem Brustbein? Strahlen die Schmerzen irgendwo hin aus? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Yani burada şunu sormanıza gerek yok. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen falan filan sormanıza gerek yok. Çünkü Schmerzen Houston'dan sonra başlamış değil mi yani? Houston 6 gündür var, Schmerzen'ı 3 gündür var. Hani Auslöser'i hani biraz Bruce Schmerzen'ın spesifik bir Auslöser sormanıza bence gerek yok. İsterseniz sorabilirsiniz de hani pnömotoraksı dışlamak için gibt es eine bestimmte Auslöser zum Beispiel haben Sie vielleicht am Brustkorb verletzt? Ama bana çok mantıklı gelmiyor yani. Önce Houston var, bir sonra da Bruce Schmerzen ortaya çıkmış yani. O yüzden hani bence sorulması şart değil. O yüzden hani ben sormuyordum. İşte ne? Wo'sunu sordum, Wann'ını sordum. Ondan sonra sürekli mi değil mi sind die Brustschmerzen dauerhaft hafta o da gehen sie wieder weg ist der sind die Brustschmerzen plötzlich o da langsam aufgetreten hani bunu da sorabilirsiniz ondan sonra können Sie die Schmerzen beschreiben genau beschreiben wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert. Bunların her birinin örneğini vererek bunu da soruyor oldunuz. Ondan sonra hani ben bunların bu bilgileri veriyor ya hasta zaten başlangıçta. Bunları verdikten sonra genelde Auslöser'i soruyordum. Hani sonuçta burada bir enfeksiyon düşünüyorum. Bunun tetikleyicisi işte başka birinden bulaş olabilir değil mi yani? Öyle olduğu için ben şöyle soruyordum. Gibt es jemanden im Ihrem Umgebung der gleichen Beschwerde haben oder der krank ist. Yani çevrenizde hasta olan ya da benzer semptomları olan biri var mı diye soruyordu. İşte burada kızının durumunu söylüyor. Kızının durumunu söyledikten sonra mesela ben şunu soruyordum. Hat ihre Tochter deswegen ihrem Hausarzt besucht und würde ihr eine Diagnose festgestellt? Hani doktora gitti mi? Doktora gitti diyorsa işte bir diagnoz koyuldu mu? Doktora gitmedi, evde kendiliğinden geçti diyorsa da hani devamında onu sormuyordum. Ondan sonra dışlayıcı tanılarım açısından şunu soruyordum. İşte haben Sie Geschmack oder Geruchsverlust bemerkt? Hani koronayı dışlamak için. Mesela hayır diyor. Sonra şunu soruyordum. Sonuçta bu çok alışıldık bir şey değil mi? İnsanlar en ufak böyle semptomları olsa evde hemen test yapıyorlar. Şinel test yapıyorlar ve hemen şinel testi istedikleri yerden alabiliyorlar. Hani çok pahalı olan bir şeydi. O yüzden ya haben Sie schon zu Hause eine Covid Schnelltest test gemacht? Bunu soruyordum ben. İşte o da yaptım. Negatif. Negatif yani bu hastada. Bunları soruyordum. Öyle. Sonra zaten bu hastada tabii şu da çok önemli. Çok şart değil ama ben FIBA'yı da burada soruyordum. Vegetatif anamneze kısmında değil de işte haben Sie FIBA, haben Sie die Temperatur gemessen, wie hoch war das gibi hani FIBA ile ilgili şeyleri de burada soruyordum. Doğal olarak FIBA var da haben Sie Schüttelfrost, Nachweis, Kaltschweiß oder Schweißausbruch diye hani onu burada soruyordum. Öyle. Burada isterseniz şunu da sorabilirsiniz. Genel olarak krank Heitsgefühle oluyor yani pnömoni hastalarının böyle çok hastaymış gibi bir görünümleri oluyor ve öyle bir hisleri oluyor. İşte Leiden unta, muskel şimersin, gelen kişi mersin, kop şimersin yani her tarafları ağrıyabiliyor değil mi? Yani bunu bildiğimi çaktırabilmek için böyle genel bir soru soruyordum her şimersini, her taraftaki şimersini yoklayabilmek için. Öyle bu illaki şart değil yani hani ben öyle soruyordum. Sonra vegetatif anamneze geçiyorsunuz. Vegetatif anamnezede tabii ki burada zaten işte şinel testi negatif olması dışlamaz diye belirtmiş Ferhat Hocam. Zaten hasta yapmış oluyor, negatif oluyor ve orada bir reaksiyon. Yine de ben COVID-19 olabilir miyim diye soruyor. Senin reaksiyon vermen gerekiyor. Evet maalesef hani bunu yapmış olması tamamen bunu %100 dışlamaz ama siz endişelenmeyin. Burada biz tekrardan test yapacağız. Hani farklı bir test yapacağız ve hani onu dışlamak için diye yanıt veriyoruz. Yoksa hasta yaptım negatif dedi, ona göre biz şeyimizi değiştirmiyoruz. Yani koyacağımız tanıyı ya da yapacağımız tetkikleri değiştirmiyoruz. Sadece bu bilgi gösterme yani ya da işte ben az çok tanıyorum buranın sağlık sistemini ya da buranın insanlarını demek için, işte insanlar evde yapıyorlar, kolaylıkla alabiliyorlar testi falan filan diye demek için yani. Vegetatif anamnezede işte FIBA ve onunla ilişkili olan her şeyi sordum diğer tarafta. Sonra gevihti, inapatensi, şılav şütörüngü burada soruyorum. Bakın buradaki B semptomatik önemli. Başlangıçta anlamıyorsunuz B semptomatiğin önemli olduğunu ama sonrasında işte aile anamnezinde bronşiyel karsinom var. Sonra Tischler Meis'te bu adam, riziko faktörleri var. O yüzden B semptomatik önemli. Gevihti, işte inapatensi, bunları unutmuyoruz ve bunları burada soruyoruz illaki. Zaten tüm hastalarda sormamız gerekiyor yani. Hani bunları unutmamak için de kafamızda vegetatif anamnezle ilgili bir şema var. İşte FİBA, Şütülfroznaş, Weiss, Kaiser, Weiss, Ausbruch, sonra inapatens, gevicht, Schlafstörungen, ondan sonra işte kalp ve lungenla ilgili Bruce Schmerzen, Lufnod, Engegefühl, Herzrasen. Ama zaten bunları nerede sordum bu hastada? Abbeşver'de de sordum. Tekrar sormuyorum. Sonra gastrointestinal sistem. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang problemi, o da Wasserhasen problemi. Onları sordum. Sonra devamını aynen götürüyorum yani. Her zaman yaptığımız gibi soruyoruz. Şimdi bu hastadaki hani reaksiyonlar işte hatırladığım reaksiyon COVID-19 şinel test yapıyor. Orada şey soruyor işte hani bu benim COVID-19 olmadığım kesin olmadığım anlamına gelir mi diye. Ja, ich freue mich zu hören, dass Ihre Schnelltest negativ war, aber das ist nicht unbedingt, ja, das ist nicht unbedingt denilebilir ama Schnell COVID-19 Test ist nicht immer oder ist nicht unbedingt sicher sein, aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden hier noch andere Tests durchführen, um COVID-19 auszuschließen gibi bir şey söylüyordum. Yani Schnell Test %100 ya da kesin olarak Sicher değil, yani güvenilir değil. Ama siz burada kaygılanmayın, biz başka bir test yapacağız, onu dışlamak için gibi diyordum. Sonra başka reaksiyon ne var? Bu Holden'la ilgili işte bu 11 aylıkken orşidopeksi oluyor. Bu gerekli miydi diye soruyor. Hani orada Ekrem abi gayet güzel yanıtladı. İşte vor dem Geburt befindet sich die Holden im Bauch. Nach dem Geburt sollen sie in Hodensack absteigen. Wenn nicht, sollte eine Operation durchgeführt werden, um ein paar Gefahr zu vermeiden, zum Beispiel Hodenkrebs oder Unfruchtbarkeit oder Hodentorsion gibi hani bunları söylüyordum. Yani doğumdan önce Hodenlar Bauch'ta bulunuyor, doğumdan sonra Hodensack'a inmesi gerekiyor. Eğer inmediyse o zaman operasyon gerekli oluyor. İşte şu tehlikelerden kaçınmak için işte Hodden Krebs'ten, infertiliteden ve işte Hodden torsiyondan kaçınmak için gibi böyle yanıt veriyordum. Böyle bir reaksiyon gösteriyordum orada. Sonra ben Krebs olabilir miyim diye. Ya böyle durumlarda her zaman sonuçta bir anksiyete var burada. Yani ben Krebs olabilir miyim gayet rahat söylenebilecek bir şey değil. Ich fechte ihre Sorge, weil ihre Vater und ihr Vater und ihr Opa an Lungenkrebs verstorben sind. Ich gehe nicht davon aus, weil sie bunu böyle de diyebilirsiniz. Hani açıklayabilirsiniz niye düşünmediğinizi. Ama şöyle de denilebilir. Çünkü bunu diferansiyel diagnoz olarak belirteceksiniz ya. İşte machen Sie sich keine Sorgen. Nein. Ich verstehe Ihre Sorge, weil Ihre Vater und Ihr Opa an Lungenkrebs verstorben sind. Aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das auszuschließen. Direkt hani böyle söyleyebilirsiniz. Çünkü diferansiyel diagnozda Bruce Krebs'i koyacaksanız, bence de koyulmalı, ben koyuyordum. Koymayacaksanız da hani Ich gehe nicht davon aus, weil ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen, aber trotzdem werden wir alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das zu auszuschließen. Gibi, das auszuschließen, da diyebilirsiniz yani. Ha, bu hastada gewicht abnahmesi var ama gevolte gewicht abnahmesi var. Bu adam Vasa diyeti yapıyor ya da farklı farklı diyetler yapıyormuş, işte her şeyde değiştiriyormuş. Ama bu gevolte, yani sadece vasa içiyormuş kaç aydır, o yüzden 3 ayda 4 kilo kaybetmiş. Orada da mesela bir reaksiyon vermemizi bekliyorlar. İşte vasa diyet yapıyorum diyor. Voraus besteht vasa diyet, hani soruyorsun, ya da wer hat Ihnen vasa diyet empfohlen? Yani o durumu fark ettiğinizi belli etmek için bunlar olabilir. Bunlardan birini söyleyebilirsiniz. İşte kendim internetten buldum diyorsam. Ja, ich verstehe, dass Sie Gewicht abnehmen möchten, aber unser Körper braucht auf Energie oder braucht auf Nahrungsstoff. Deswegen, kann das gefährlich sein, aber wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne eine Diät Assistanten empfehlen gibi bir şey söylenilebilir. Yani burada ne yapıyorum? Vasa diyet neden oluşuyor? Bunu size biri mi önerdi? Ama önermedi, ben internetten buldum diyor. Eğer siz zayıflamak istiyorsanız, kilo kaybetmek istiyorsanız ben size bir diyet asistanını önerebilirim. Bizim vücudumuzun Nahrungsstoffa da ihtiyacı var. Gibi hani az önce söylediğim şey söylenebilir. Ben onları söylüyordum. Başka? Bir de hani kendim şey yapıyordum. Tişle maistarım diyor ya. Tişle maista demek normalde işte orayı yöneten kişi. Her zaman şeyle Holz'la haşır neşir olmayabilir yani. O yüzden ben şeyi soruyordum. Sind Sie aus Holz ausgesetzt? Hani çok maruz kalıyor musunuz? Diye. Bunu şunun için, yani risiko faktörü var mı yok mu Bruce Krebs'e, hani onu diferansiyel diyagnoz olarak söyleyeceğim ya. Bunu ben bir reaksiyon olarak soruyordum, yani tişle maistarım deyince böyle söyledim ama sormak zorunda değilsiniz. Ben bunu kimsenin hani sorduğunu görmedim. Sadece bir notta benim dikkatimi çekmişti, hoşuma gitmişti, o yüzden soruyordum. Reaksiyonlar da böyle. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı sorularla ilgili ya da reaksiyonlarla ilgili? Hocam ben sadece bir fiil tavsiye edecektim de hani biraz kurtarıcı, nötral bir fiil olduğu için mesela bir kanseri Auschwitz etmek ya da bir şeyi beşte etik etmek arasında nötr kalmamız gerekirse bu abklären fiili kurtarıcı olabilir. Yani um das abzuklären diye. Besser. Ya. Çok daha iyi gerçekten abklären demek. Evet. Das abzuklären denilebilir. Çetin hocam, o zaman tam bir cümle kur da hani hastanın Tamam. sorusuna karşı. Yani o Krebs sorusunda mesela en sona das Auschwitz'in diye değil de hani ben öyle kullanıyorum. Das abzuklären diye yazayım abla. Şey. Okay, ausschließen yerine. Ja, Okay. wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Ah, Öyle. okay. Okay, danke. Sümeyra hocam birkaç görüş bildirebilir miyim? Tabii. Şimdi bugün Ekrem hocam yani daha şeydi mesela Habenzi Covid test onu yapmayı bu güzel bir şeydi. Ben hep unutuyordum bu vakada. Bir de doktora göründünüz mü dedi. Süre geçtiğinde nereye kadar alerjiye kadar gelmişti bugün? Hani şeyde biraz hızlanma var. Ferlauf'ta mı desem? Çetin hocam süper şey yapıyor yalnız. Bunların hani hasta tepkileri falan da güzel. Akılda kalıcı olarak hani bunlar bize geri dönüş olacak. Ama kopya Hani çekiyorum abla. Şey değil. kesinlikle çekebilirsin, çekmelisin belki de. Hani şöyle unuttuğumuz şeyleri ya da söylediğim bir şeyi hani ben bunu söylemiştim diyorsun. Hasta da gerçekten böyle hani ne oluyor falan söyledim ya ben bunu tarzında. Hani hatırlatıcı oluyor. Teşekkür ederiz bunun için. Çetin hocam doktoru çok iyi dinliyorsun. Bunu anlıyoruz biz. Efendim? Çetin hocam doktoru çok iyi dinliyor. Doktorun Evet. söyledikleri hiçbir şeyi kaçırmıyor. Kaçırmıyor. Bir de beklediği cevap gelmeyince ya da başka bir şey ya ben bunu hani sormuştum. Bu da güzel bir şey. Bir de yani Türkiye'deki sağlık sistemi hızlıdır, şudur, budur ama Ekrem hocam o şeyi mutlaka bir burayla ilgili motivirtiniz olması gibi bir yoruma yani böyle bir Yok yoruma hocam o sonu sadece burada geçirebileceklerini yok yok düşünmüyorum. burada temsili onu orada öyle söylemeyiz ya orada ya Orada önemli nasıl yapacaksan burada da öyle yap Ekrem abi. aynen Alışkanlık biz de olsun. bir fikir sahibi olalım hocam bizim de yok böyle bir soru Tamam onun geldiğinde için bir hani şey hazırlayayım hocam için yani ben o konuya hazırlanmadım onun için biraz hazırlayayım ama yani şey yapmam tabii. O yüzden ben size orada sordum. Niye o zaman buraya geldiniz? Her şey orada müthişti de harikaydı da diye. Hani sen Valla politician gurunduğundan da değil mi? Buraya gelmek zorundaydım. Size çok da muhtacım değil der gibi oldu. Rahatsız. ya günlük Sözü öyle hayatımda olabilir öyle ama rahatsız diyorum. olabilirler. Hani biraz şeydeyiz ya biliyorsunuz Gladbeck'teyiz böyle hanımın akraba çevresi falan filan var. Yani böyle çok yani nasıl diyeyim tamamen çevre böyle halen Ferdi Tayfur çevresi. Çok acayip yaşıyoruz yani o yüzden böyle bu konuya çok şeyim ya. Ama tabii jüriye öyle yanıt vermem. Bunlara öyle yanıt veriyorum da. Ne bileyim hocam. Ya inşallah sınava Sümeyra hocam siz daha önce bahsetmiştiniz ama mesela sınavda böyle bir teferruata girerlerse Ben de teferruata niye geldiniz diye sordular. Az politişim gurundan bir nihnat ya doştanke komun dedim. Teferruata inmediler. yani ondan sonra bir şey sormuyorlar. Yani ayrıntıya girmezler değil mi? Tamam hocam yani o şekilde Yani ben görebiliriz. gireceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu biraz ihlal oluyor olur kişisel şeye. Ama sen açıklamak istersen kendi açıklayabilirsin. Açıklayabilirmişsin. Yani daha önce yine Düsseldorf'ta sınava giren arkadaşlardan Hatice ablaydı galiba. O kendisi mesela bu kısımları ayrıntılı anlatmış. Bunun kendisine orada zaman kazandırdığını ve onların da merakla dinlediğini söyledi. Ama tabii bu işte karşında olan kişiye göre değişebilir. Ben kendi özelimde ayrıntıya girmeyi tercih etmemiştim. Hani Kesinlikle. farklı açılardan zaman nasıl kazanabilirim diye bakmıştım. O kısımla ilgili hani. Hocam siz o kadar bilgi yükleyince tabii ama yok. Şimdi notlara bakıyorum neler var neler var. PCR'ın açıklaması var ya. Uzun uzun yani öyle kısa cümle değil. Oradaki hepsini yapmıyordum ben de bir yani bir açıklama. Yemin Mesela ederim. ben çalışırken şöyle diyordum. Mesela başka bir test yapacağım. O zaman hasta bana hangi testi yapacaksın diye sorarsa PCR ne derse gibi bunları düşünüp Hocam ona göre PCR şey. ne dediğini ben sadece derim ki polimeraz keten reaksiyon bu kadar yani. mRNA Çok iyi anladı hasta da polimeraz keten reaksiyon ya deyince. yani hastaya demeyeceğim hani jüri sorarsa hasta sorarsa zaten açıklayamam yani. Nasıl açıklayayım polimeraz zincir reaksiyonunu hastaya? Ya işte Dasist onları aynı onun düşünerekten, tersi onları olsun. düşünerekten hazırlıyordum. İlla Evet. bunlar şart olmayabilir yani. İnşallah. Evet. Bu arada ben kaydı şu an sonlandırıyorum.